Kundgabe 5041. Empfangen durch Bertha Dudde am 14.01.1951. Seligwerdung, freier Wille. Wolf im Schafstall. Ich habe wahrlich nur ein Ziel, euch Menschen selig zu machen. Eure Seligwerdung aber bedingt als erstes, dass ihr selbst es wollet. Verstehet es, dass nicht mein Wille entscheidet, sondern allein euer Wille, der frei ist. Und um diesen Willen ringt auch mein Gegner, der euch nicht hergeben will, aber euch nicht halten kann, wenn ihr zu mir verlangt. Darum wird es euch auch verständlich sein, dass und warum er auch die Menschen bedrängt, die mir zustreben, deren Wille sich eigentlich schon entschieden hat für mich, den er aber wieder zurückgewinnen will. Eine Seligwerdung ist nur möglich im Zusammenschluss mit mir, der auch unweigerlich erreicht wird, wenn sich der Mensch für mich entschieden hat. Es gibt keine Gefahr mehr für den, der zu mir verlangt. Doch Versuchungen aller Art wird er ausgesetzt sein, solange er auf Erden weilt, weil solange auch mein Gegner den Kampf nicht aufgibt, selbst wenn er erfolglos ist. Mein Gegner arbeitet wohl mit List und Gewalt, doch er ist finsteren Geistes. Ansonsten er die Erfolglosigkeit seines Strebens erkennen würde. Ich will euch selig machen. Und ihr Menschen selbst gebt mir durch euren, mir zugewandten Willen, das Recht dazu, euch zu mir zu ziehen. Der Satan, der dies erkennt, dass ihr für ihn verloren seid, lässt aber nicht nach, weil er meiner Liebekraft unterschätzt, weil er glaubt, mir noch abbringen zu können, was mir jedoch gehört. Und sein Mittel ist, Verwirrung anzurichten, Zweifel in das Herz der Menschen zu streuen und so den Glauben an mich zu erschüttern. Doch wieder gibt euer Wille allein den Ausschlag. Gehört er mir, dann erkennet ihr auch bald sein falsches Spiel und ihr wendet euch von ihm ab. Was euch unklar war, wird euch verständlich. Und ihr befreit euch selbst von seiner Gewalt. Er kann euch nicht halten, weil ihr zu mir strebt. Wer also zu mir will, wird auch sein Ziel erreichen und mag der Satan noch so sehr wüten in der letzten Zeit vor dem Ende. Er wird mitunter wohl schwer erkenntlich sein, denn er schleicht sich oft ein unter einer Maske und ergreift den flüchtigsten Gedanken auf, der seinem Vorhaben dienlich sein könnte. Er arbeitet mit viel List und Gewalt und bedient sich derer als Werkzeuge, die nicht voll in der Wahrheit unterrichtet sind, weil der Irrtum ihm selbst den Unterschlupf gewährt, den er benötigt, um von dort aus seinen Kampf zu führen. Die reine Wahrheit lässt ihn nicht aufkommen, weil er stets erkannt wird von denen, die in der Wahrheit stehen. Ein noch so geringer Irrtum aber gewährt ihm Zugang. Und dann richtet er heillose Verwirrung an, gleich einem Wolf, der einbricht in den Schafstall und Angst und Schrecken auslöset. Dennoch wird er auch dann noch keinen Schaden anrichten können, wenn meine Schafe zu mir flüchten, zu ihrem Hirten, der sie schützet vor jeglicher Gefahr. Also ist wieder nur der Wille allein entscheidend. Und so wie dieser mir zugewandt ist, hat der Satan jegliche Macht über den Menschen verloren. Das also müsstet ihr wissen, dass ihr immer dann den rechten Weg geht, weil ich euer Ziel bin, dass ihr dann weder fallen noch straucheln könnet, da ich dann mit euch gehe, weil ich selbst euch zur Seligkeit verhelfen will. Darum fürchtet keine Gegenkraft, vertrauet nur auf mich, euren Gott und Vater von Ewigkeit. Gebet euch mir zu eigen und strebet mich an. Dann gehört euer Wille mir. Und ich lasse wahrlich euch nicht in die Hände meines Gegners fallen, der euch mir entfremden will. Meine Liebe erfasset euch, und meiner Liebekraft wird auch Sieger sein über ihn, weil ihr nichts auf ewig widerstehen kann. Amen.